Und jetzt, was ihr da hört, das wird richtig geil. Denn das ist jetzt Zweiraumwohnung mit Inga Humpe. Und mit der hat sich Timmann auch schon unterhalten. Aber ich glaube, die schafft das schafft er nicht mehr, die noch zum Interview zu bringen, denn dann ist die Sendung rum. Also, jetzt die letzte halbe Stunde von 4.30 Uhr, also von jetzt an bis um 5 Uhr noch der Live-Gig von der Zweiraumwohnung. RWR 1 maximal. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Unter euch. Es regnet nicht nur in der Regenzeit, es gießt das Kübel nur so runter. Wie wollen das Wetter jetzt den Caracas? Das Tropenleben ist wie Wunder. Du sagst, ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich muss noch viel verreisen. Ich habe heute mal über nachgedacht und kann es dir beweisen. Nimm mich mit. Eins maximal mit Tilman Uhrmacher. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Jawohl, das sind wir. Eben gerade direkt von der Bühne, gerade noch den Koffer zusammengepackt und dann gleich runter zum Ü-Wagen. Mauro Bicotto ist at Major One 2002. Hallo Mauro. Ciao Tilman. Hello everybody. It's so nice to see you again because 2 weeks ago we met us a short time in Berlin. You are so busy because you played in Berlin in the afternoon and then you go to Amsterdam to another big, big party. You are restless. Yes. No, it was really good. Love Parade, really good. We play for the tracks of Radio 1. And after we go to Sensation in Amsterdam. It was a big party too, huh? Yeah, really good party in the Ajax Stadium. Can you imagine to play in the football stadium? From Ajax Amsterdam? Yeah, that's really good. And 50,000 people? Yeah, unbelievable. All people have the clothing black. It was a black coat, huh? Yeah. Yeah, it's a black coat. Unbelievable. Incredible. And 2 weeks before it was a white coat, huh? Yeah, because before it was trans, the next party was black, more harder, but was really good. Very good. Mauro, you are so busy the last month, the last weeks, and you told me a few weeks ago maybe you need a break sometime. No. Did you make the break or the no. break is coming or but I hope we don't lose you. No, I take the break because my home now is in Ibiza. But you're living in Ibiza now? No, just for I wondered. No, just for 1 month. Okay. I live in Ibiza. I have my family there. I go around the world from Ibiza. But can you imagine when you have a 1 or 2 day off, you stay in the hotel, relax, sunshine, it's really good. It's very good for the summer. In Italy you have too, but not in Turin. You know, I'm really bronze. Eh? Nein, also Mauro hat gerade erzählt, er lebt momentan seit einem Monat auf Ibiza, weil er einfach auch so ein bisschen Erholung braucht. Die Familie ist da und da kann man einfach mal auch von da aus überall hinfliegen und er kann mal im Sonnenschein, in der Sonne relaxen im Hotel und sich laufen im Stress. The next plan for you. I think the people expect a new album, the people expect a new single. It's out now. No, I have the new release is a compilation that I release is Live in Ibiza. It's a compilation that I recording in Ibiza, live in the club, and I released. The first time, yeah? Yeah, it's the first time I released for Italy, but I know that it's also worldwide release because many companies release the records, but not only. For me, the best is that now I'm free. I think it's the best way to be free, oh? So, but you don't stop your productions. No, I don't stop production. I am only free that I decide for myself now. I don't have to think to other artists, other. I have only to think about me. I think it was a problem because in the studio, in the Big R studios, you work in the Big R studios, but everybody asks you for a production. You have to look into the studios, change this. You are the executive producer for some many people. This is why I have decided. And you stopped. Yeah, I decided to stop. I want to work for myself only because I feel too tired. I'm 35 years old. I need to take a break and decide for myself. This is most important. I want to work with many friends, of course, but I don't want to have the responsibility to have a more international company. Also, er hat gerade gesagt, er braucht einen kleinen Break. Er hat jetzt erstmal diese ganzen künstlerischen, leiterischen Sachen im Studio, im BXR-Studios, im Brescia erstmal ruhen lassen. Er macht jetzt nur seine Sache, nur seine Musik. Hat sich da ein bisschen zurückgezogen, weil es einfach zu viel war. Er ist jetzt 35, er ist ein bisschen müde von der ganzen Sache. Aber er fühlt sich sehr wohl dabei und wird dann irgendwann richtig sein fettes Comeback starten. Also wird nicht von der Bildfläche verschwinden. Mauro, thank you very much for coming. I think you go to Chris Liebing now, to the Century Circus, because Chris is a very nice guy and a very good music. With a final scratch system. Why don't you work with a final scratch system? Because I have to receive the final scratch. You have to see it's very, very... I think you will be surprised. No, I know very well because I see many times, but you know, sometimes I'm also... I love the vinyl, of course. Thanks. I want to work off of, because I need to know all the technology, you know. It's really important. But also, I need to have a friend like you. Okay, thank you. Thank you. Don't forget that no. You are the first German DJ that I know in Germany. Hey, and I never forget. I have the golden record from Komodo, and I never forget. It's a special place in my office. No, I never forget. Was not the first Komodo. Come on. No, the first the golden record. You, yeah, of course. You presented to me. Yeah. That's my special. It's a special place in my office. No, and I never forget. I'm a little bit proud about. I was one of the first people with Robin who took you and Mario Pio to Germany. Yeah. So, and I'm very happy that you have a very good evolution. The last 3 years it was incredible. Thank you very much, Tim. Thank you to German people. Yes. Okay. Say hi to Italy and maybe next time in the studio if you are relaxed again. Of course. Okay. Thank you very much, Mauro Bicotto. Thank you, people. And now he's at the Century Circus with Chris Liebing. Bye bye. Mit dir zusammen. Du hast ihn mitgebracht. Ich habe euch umarmt. Und du hast viel gelacht. Der Sommer. Hello. Wenn ich sehe, wie du um die Ecke gehst, wie du swingst und dich nach mir nochmal locker umdrehst. Und dein Rock, Schock, der ist doch indiskret. Mach die Augen zu, sonst ist alles zu spät. Hier ist sie. Die Wirklichkeit, dein Rock geht ein mega kurzes Indie-Kleid. Sexy Girl. Danke, danke. Fast der letzte Take heute bei der Nature One mit Maximal Live auf Sunshine Live. Neben mir der Chef von iMotion, damit auch der oberste Mann hier bei Nature One, Nick Scheer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 8. Nature One. Voller Erfolg, alles glatt gelaufen. Ja, herzlichen Dank. Alles absolut super, keine großen Probleme. Und einen neuen Besucherrekord haben wir mit 45.000 Gästen. 45.000 im Vergleich zu 42.000 im letzten Jahr, ne? 40.000 im letzten Jahr, sind also 5.000 Leute mehr im Vergleich zum letzten Jahr. Super, da soll noch mal einer sagen, dass die großen Events tot sind oder so, von wegen, also Steigerungszahlen sind doch noch möglich, ne? Also das ist eigentlich das, was uns am glücklichsten macht, weil der Festivalsommer hat ja eigentlich bis jetzt gezeigt, dass die großen Musikfestivals eher Besucherrückgänge zu verzeichnen hatten. Markantes Beispiel vielleicht Rock am Ring, waren 15.000 Leute weniger, hat man gelesen, als letztes Jahr. Und ich glaube, da ist es umso mehr wert, wenn man sich in so einer, sag mal, allgemeinen Marktstimmung noch steigern kann. Denke ich auch. Ich meine, es gibt ja noch ein größeres Beispiel, Love Parade in Berlin zum Beispiel. Zeitmal ist zwar kein Festival in dem Sinne, aber da war es ja auch so, dass die Leute gesagt haben, oh, da kommen so wenig Leute hin und das liegt daran, dass eben Techno out ist. Stimmt nämlich alles gar nicht. Also hier ist noch eine satte Steigerung drin. Das sind immer 10%, das sind 11-12%, ne, im Vergleich zum letzten Jahr. Kannst du so schnell Kopf rechnen? Ich weiß nicht, ich sollte es können, aber ich glaube mal, es sind so viele. Aber es ist wirklich ein schöner Erfolg. Aber ihr habt es ja auch so geplant gehabt. Ihr habt ja schon die Bereiche, also ihr habt es gewusst im Vorfeld. Denn ihr habt die House of House, habt ihr wesentlich größer angelegt als im letzten Jahr. Also irgendwie müsst ihr damit gerechnet haben. Ja, der Vorverkauf hat das abgezeichnet. Und so haben wir beispielsweise House of House, wie du schon sagtest, verdreifacht von der Fläche her. Nicht nur wegen der Besuchersteigerung, wir haben also auch die anderen Bereiche noch ein bisschen größer gemacht, ein bisschen mehr Platz gelassen. House of House auch speziell größer, weil die letzten zwei Jahre ist das Ding einfach immer fast aus den Nähten geplatzt und war immer so heiß und dicht, dass sie schon die Dunsttropfen von der Zeltplane runterkamen. Und das wollten wir doch ändern, dass die Leute auch da schön Platz haben und ein entsprechendes großes Ambiente. Wie habt ihr das mit dem Wetter hingekriegt? Es hat wieder geklappt dieses Jahr. Also es hat wirklich rund um Kastelauen hat's geregnet, in Mainz hat es geregnet, Rheinböllen hat es geregnet, ein paar Kilometer weiter auch, aber hier hat es nicht geregnet. Wie habt ihr das gemacht? Ja, da muss ich nachdenken oder gar nicht lange nachdenken. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir uns das ganze Jahr Mühe geben, ja, und vielleicht der liebe Gott das sieht und denkt, Mensch, so viele fröhliche Leute und da hat sich irgendwie ein Team absolute Mühe gegeben, da müssen wir mal so ein kleines Nicht-Regenloch lassen. Also wir hatten sogar Sonnenschein heute Nachmittag, eine Stunde pure Sonne und schon phänomenal. Für die Leute, mich freut es für die Leute, absolut. Also Petrus ist ein Raver und außerdem arbeitet er noch bei der iMotion, die Nature One veranstaltet. Muss so sein. Kannst du mal gucken auf die Gehaltsliste. Ja, ihr könnt natürlich jetzt leider nicht großartig ausruhen, denn es geht in zwei Wochen geht schon weiter. Das nächste große steht an, ne? Ja, wir sind im Prinzip auch im Festival Sommerfieber, aber nicht beim Feiern, sondern eben hinter der Kulisse quasi. wir bauen jetzt direkt heute Mittag, wenn Nature One zu Ende ist, zurück. Dann wird die ganze Woche noch aufgeräumt, sind doch so auf den 100 Hektar Campingflächen, bleibt ein bisschen Müll übrig. Und dann geht es übernächste Woche dann schon direkt los mit dem Aufbau bei Liberty One. Heute in 3 Wochen, Süddeutschland, Geislingen an der Steige bei Ulm, auch mit Camping und Freitag bis Sonntag Party Power. Die Schwester von der Nature One, die Liberty One, wird bestimmt auch eine richtig fette Veranstaltung. So, müssen wir gar nicht großartig fragen. Ich nehme an, eine 9. Nature One wird es in jedem Fall geben. Ne? Aber geht denn noch mehr von der Steigerung her? Also haben wir hier noch genug Platz, dass wir auch 50.000 reinkriegen notfalls? Ja, jetzt muss ich natürlich alle enttäuschen. Also die 8. Und wir finden jetzt 8-mal ist genug. Und ist natürlich ein Riesenspaß, also keine Sorge. Es wird eine 9. Nature One geben. Und wir freuen uns eigentlich schon heute. Ich freue mich eigentlich schon seit der 7. auf den 10-jährigen Geburtstag dann. Und bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was machen wir dann Besonderes. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, 2 Jahre. Wir werden uns was einfallen lassen. Aber zuerst kommt die 9. Nächstes Jahr, 1. August-Wochenende. Und wäre sicher super schön, wenn wieder viele Leute kommen würden. Alles klar, schönes Schlusswort. Und ich habe auch was gelernt. Den Schweizer Humor werde ich nie so richtig verstehen. Auf Anhieb. Vielen Dank, Nick Scherr, fürs Dasein. Ich denke, es ist noch genug zu tun. Und wir müssen auch demnächst rausgehen. Und deswegen gibt es noch 7 Minuten von der Zweiraumwohnung mit Inga Hope. Alles klar, danke. RWR1 maximal. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Unter euch. Thank you. trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Baum. Oder was in einem Flugzeug? Wohl kaum, wohl kaum. Es war einfach alles anders. Viel zu gut für den Moment. Maximal live aus Sunshine Live. So, jetzt wird es Zeit, wirklich so langsam Abschied zu nehmen. Ihr habt Inga Humber gehört, zusammen mit der Zweiraumwohnung. Sehr skurrile Texte. Und jetzt zum Schluss noch, nehme ich mit, der erste große Erfolg von der Zweiraumwohnung. Was will man eigentlich mehr haben? Ihr habt gehört hier vom Open Air Floor heute. Afrika Islam eine halbe Stunde. Dann Tilman Uhrmacher, Tanit und Takraf Live Performance. Timo Maas anderthalb Stunden lang. Northern Light Live, Tom Novi anderthalb Stunden lang. Mike van Dijk live eine halbe Stunde lang. Dann Mauro Picotto in einem fetten anderthalb Stunden Set. Und jetzt noch eine halbe Stunde Zweiraumwohnung, unterbrochen durch das eine oder andere Interview am Ende noch. Ja, Tilman ist schon weg seit 3 Uhr und jetzt geht er tatsächlich, ich glaub's nicht, doch da vorne läuft er, er geht tatsächlich. Also er hat es tatsächlich noch eine Minute vor 5 geschafft, hier den Abgang zu machen. Und wir wollen uns natürlich bei euch bedanken, dass ihr so lange dabei geblieben seid, in den letzten 2 Tagen bei uns. Denn wir haben in den letzten 2 Tagen 18 Stunden Live-Übertragung gemacht von der Nature One. Und wenn es die Nature One 9 dann doch geben wird, wenn wir den Worten von Nick Scheer glauben dürfen, dann werden wir wahrscheinlich wieder dabei sein. Danke auch an die Kollegen von RPR, die ja die Technik gefahren haben. Dennis und Florian gucken auch schon ziemlich müde aus der Wäsche, haben auch einen guten Job gemacht. Sowieso haben hier sämtliche Leute einen richtig guten Job gemacht. Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer euch noch einen wirklich entspannten Sonntag zu wünschen. Wird auch schon wieder so langsam, aber allmählich hell. Das heißt, wir werden den Weg nach draußen auch noch ganz gut finden und nach Hause natürlich auch finden. Und allen, die hier auf dem Festivalgelände noch sind, wünschen wir natürlich auch einen guten Nachhauseweg. Die Aufräumarbeiten werden noch ein bisschen dauern, bis Samstag ungefähr, bis hier wirklich alle Spuren beseitigt sind und die Kühe wieder auf die Weiden von Castellón losgelassen werden können. Viel werden sie nicht finden, zumindest nicht viel Gras, was sie fressen können, denn das muss erst nachwachsen. Das war's, ich klinge mich aus, bin Erik, ciao. RWR 1, maximal. Sunshine Live, wir sind unter euch. Unter euch. Sunshine Live, wir sind unter euch. News. 5 Uhr.